Wenn Hungersnot im Lande sein sollte, wenn Pest, wenn Brand und Vergilbung des Getreides oder Heuschrecken und Ungeziefer, wenn seine Feinde es bedrängen in einer seiner Ortschaften, kurz wenn irgendwelche Plage und irgendwelche Krankheit eintritt, geschieht dann irgendein Gebet oder Flehen von irgendeinem Menschen und von deinem ganzen Volke Israel, wenn ein jeglicher den Schlag und den Schmerz, der ihn betroffen, spürt und seine Hände nach diesem Hause ausbreitet, so wollest du hören vom Himmel her, der Stätte, da du thronest, und vergeben und einem jeglichen geben, ganz wie er gewandelt hat, wie du sein Herz erkennst, denn du allein kennst das Herz der Menschenkinder. Auf dass sie dich fürchten, bereit, in deinen Wegen zu wandeln alle Zeit, solange sie auf dem Boden leben, den du unseren Vätern verliehen hast. Aber auch auf den Fremdling, der nicht zu deinem Volke Israel gehört, wenn er aus fernem Lande kommt, um deines großen Namens, deiner starken Hand und deines ausgereckten Armes willen, wenn sie kommen und vor diesem Tempel beten, so wollest du hören vom Himmel her, der Stätte, da du thronest, und alles das tun, worum der Fremde dich anruft, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, dass sie dich ebenso fürchten, wie dein Volk Israel, und dass sie inne werden, dass dieser Tempel, den ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt sei. Wenn dein Volk zum Kampf gegen seine Feinde ausziehen wird, des Wegs, den du sie senden wirst, und sie zu dir beten in der Richtung nach dieser Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Tempel, den ich deinem Namen erbaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen vom Himmel hören und ihnen Recht verschaffen. Wenn sie sich an dir versündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigte, und du auf sie zürnst und sie dem Feinde preisgibst, dass ihre Bezwinger sie gefangen führen in ein fernes oder nahes Land, und sie gehen in sich in dem Lande, wohin sie gefangen geführt sind, und sprechen, wir haben gesündigt, wir haben verkehrt gehandelt und sind gottlos gewesen. Und bekehren sich also zu dir von ganzem Herzen und von ganzer Seele im Land ihrer Bezwinger, die sie weggeführt haben, und beten in der Richtung nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern verliehen hast, und nach der Stadt, die du erwählt hast, und nach dem Hause, das ich deinem Namen erbaut habe, so wollest du ihr Gebet und inbrünstiges Flehen hören vom Himmel her, der Stätte, da du thronest, und ihnen Recht verschaffen und deinem Volke vergeben, was sie an dir gesündigt haben. Möchten nun, o mein Gott, deine Augen offen stehen und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Und nun, brich auf, Gott Jahwe, nach deiner Ruhestätte, du und deine mächtige Lade. Deine Priester, Gott Jahwe, seien angetan mit Heil, und deine Frommen mögen sich des Glücks freuen. Gott Jahwe, weise deinen Gesalbten nicht ab, gedenke an die Gnadenerweisungen gegenüber deinem Knechte David.